Könntest du Gedanken lesen? Welch Geschichte erzählt mein Hirn? So wie ein alter Spielfilm, ein Geist verwunschen im Brunnen drin. In dem dunklen Schloss einer Festungburg, in Ketten meine Füße. Du weißt, der Geist bin ich, und nichts würde befreien mich, solange ich ein Geist, den du nicht siehst. Könnte ich Gedanken lesen, welch Geschichte erzählt dein Hirn? So wie in dem Romanheft, das Drogerien führen. Kommst an den Teil du dann, wo Herzschmerz jetzt ein, werd ich der Held wohl sein. Helden oft auch fehlen, du würdest weiter nicht lesen wollen, weil das Ende ist nur schwer zu akzeptieren. Ein Filmstar gehen, ausgebuht muss er fürs Drehbuch stehen. Klappe Nummer 2. Die Filmdiva spielt die Szene nun und bringt die guten Seiten raus aus mir. Noch vorerst, Schatz, bleiben wir hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich könnte derart fühlen, und ich muss gestehen, dass ich spüre nun nichts mehr. Ich weiß nicht, was falsch dann lief, kein Gefühl mir blieb und ich krieg auch nicht zurück. Könntest du Gedanken lesen? Welch Geschichte erzählt mein Hirn? So wie ein alter Spielfilm, ein Geist verwunschen im Brunnen drin. In dem dunklen Schloss einer Festenburg, in Ketten meine Füße. Geschichten nennen stets, wenn du liest zwischen den Zeilen, weißt du, dass mein Hirn versucht, es zu verstehen. Welch Gefühle dir nun fehlen? Ich hätte nie gedacht, dass ich könnte derart fühlen, und ich muss gestehen, dass ich spüre nun nichts mehr. Ich weiß nicht, was falsch dann lief, kein Gefühl mir blieb, und ich krieg auch nicht zurück.